Dies sind unsere Schlagzeilen. Gebürtige Nienburgerin Maja Marenow verstorben, weitere Bürgerbeteiligung im Nordertor und Maglohe mit Doppelerfolg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die aus der ZDF-Krimiserie Ein starkes Team bekannte Schauspielerin und gebürtige Nienburgerin Maja Marenow ist tot. Laut ZDF war die 54-Jährige bereits am vergangenen Montag an Krebs gestorben. Freunde von Marenow hatten sich in einer Todesanzeige mit den Worten, sie sei friedlich eingeschlafen, verabschiedet. Im Schnitt 8,18 Millionen Menschen haben am Samstag Marenows letzte Folge gesehen. Am 28. Januar findet im Nienburger Stadtteil Nordertor eine weitere Bürgerbeteiligung statt. Bürger erhalten weitere Informationen und Möglichkeiten über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Neben ersten Ideen sollen auch Arbeitsgruppen gegründet werden. Welche Ziele hinter dem Städtebauförderprogramm stecken, erläutert Klaas Biegers von der Stadtverwaltung. Ziel ist es, in Stadtteilen, die in gewisser Weise, ich sag mal, benachteiligt sind. Das kann sich darin äußern, dass der Anteil von SGB-II-Empfängern beispielsweise höher ist als in anderen Teilen, dass dort Verbesserungen herbeigeführt werden. Im Wohnumfeld kann das sein, das kann Verkehrswegen sein, das können Aufenthaltsflächen für Kinder, Jugendliche sein. Im Prinzip geht es eben darum, die Wohnstruktur je nach Situation eben für die dort lebende Bevölkerung zu verbessern. Mit Beginn des neuen Jahres hat die Polizei Hoya einen neuen Leiter der Polizeistation. Polizeihauptkommissar Frank Kolanowski wurde von Nienburg nach Hoya verabschiedet. Die besondere und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den öffentlichen Bereichen in Hoya will der 43-Jährige fortsetzen. Beim Neujahrsempfang der Stadt Hoya am Samstag wurde Kolanowski positiv empfangen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem Doppelerfolg startete der Tischtennisverbandsligist SC Maglohe in das Jahr 2016. Beim rangletzten VfB Peine gab es ein deutliches 9:0, während man sich in Braunschweig beim dortigen RSV bis zum 9:6 schwer tat. Am kommenden Sonntag steht bereits ab 15 Uhr das Rückspiel bei Hannover 96 in der Wasserkampfstraße in Hannover-Kirchrode an. Alles andere als ein doppelter Punktgewinn könnte bereits das Aus im Rennen um die begehrten beiden Spitzenplätze bedeuten. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.